1. Manchester United schlug Juventus Turin 2:1. 2. Er bot seinen Freunden an, sie in Kanada besuchen zu kommen. 3. Sie bat ihn, früher zu kommen. 4. Sie erhielten den Brief erst ein Jahr später. 5. Er log nie. 6. 3 Wochen später stiegen die Kurse wieder. 7. Sie wuchs in Bern auf. 8. Sie tat es aus Liebe. 9. Wir brachten sie zum Bahnhof. 10. Sie flohen aus der Stadt.